Was willst du, Hund, mir noch erzählen? Ich habe alles längst gesagt. Ich schlage bloß mit meiner Faust deinen Nagel in den Sarg. Das hier ist mein Tag, ich lasse einfach alles raus. Und deinen schwarzen CLK nehme ich auch noch mit nach Haus. Ich habe meinen Sound einfach tiefer gelegt. Dieser Beat ist wie eine Säge, die die Szene zersägt. Wie ein Flammenwerfer, der hier alles verbrennt. Du bist bloß ein kleines Kind, das seinen Vater nicht kennt. Ich suche mein Gewissen wie die Amis nach Öl. Doch finde nur einen schwarzen Fleck, der meine Seele berührt. Ich soll was Nettes schreiben, doch das geht nicht mehr. Ich schmeiß ne Party auf Malle und piss ins Mittelmeer. Ich sag das Zauberwort, aber nichts passiert. Mein Studio wird zum Einsatzort und observiert. Ich bin der Psychopath, der auf euch Steine warf. Und deine Eltern kriegen wegen mir nen Herzinfarkt. Dieser Track ist der Schlussstrich, das Ende vom Lied. Denn ich sehe die Dinge so, wie keiner sie sieht. Sie verurteilen mich, weil sie wissen, was passiert, wenn meine Tracks auf Fieber laufen und jeder sie sieht. Dieser Track ist der Schlussstrich, das Ende vom Lied. Denn ich sehe die Dinge so, wie keiner sie sieht. Sie verurteilen mich, weil sie wissen, was passiert, wenn meine Tracks auf Fieber laufen und jeder sie sieht. Du bist Gangster, du bist cool, du tickst Drogen an der School. Du schlägst Rentner, du bist hart, du kriegst Geld geschenkt vom Staat. Du siehst keine Perspektive, weil dich keiner respektiert. Mann, Respekt ist eine Tugend, die du leider nicht verdienst. Du willst rappen, um zu zeigen, dass du irgendetwas kannst. Aber jeder deiner Raps klingt wie ein abgehackter Schwanz. Ich zerstöre deine Hoffnung, denn dir fehlt die Disziplin. Junge, alles was du bist, ist bloß ein Spaß, doch die Lidin. Keiner deiner Freunde wird dich jemals unterstützen. Hast du sowas wie Erfolg, fällt dir jeder in den Rücken. Dir fehlen Kameraden, die dir folgen bis zum Schluss. Aber sowas kennst du nicht, bei euch denkt jeder nur an sich. Ich sehe dein Gesicht und die Angst, die dich bedrückt. Hier sind die Geister, die du riefst, es wird Zeit, dass du dich bückst. Du gehst in die Arena gegen den Besten seiner Zeit. Und ich rappe auf dich ein, bis deine Mutter um dich weint. Dieser Track ist der Schlussstrich, das Ende vom Lied. Denn ich sehe die Dinge so, wie keiner sie sieht. Sie verurteilen mich, weil sie wissen, was passiert, wenn meine Tracks auf Fieber laufen und jeder sie sieht. Dieser Track ist der Schlussstrich, das Ende vom Lied. Denn ich sehe die Dinge so, wie keiner sie sieht. Sie verurteilen mich, weil sie wissen, was passiert, wenn meine Tracks auf Fieber laufen und jeder sie sieht. Yeah.